Drinks, machen dann Party im Gale. Sag den Promoter plus null, hier kann man auf gar niemand zählen. Bestelle von Jellico Schatz, Baller mit Mali und Yay. Sogar mein Barber gibt an, er hat jetzt da Klientel. Ich bin der Beste im Game, guck mal, der Rest hier ist lame. Ich glaube, euch fehlen noch Stempel, dürft ihr die Pässe mal sehen. Ich bin high as fuck, Drive-by bis bleifig nachts. Ich serviere die Kugeln aus dem Fenster, so wie ein Ice-Cream-Truck. Hoodie auf wie Skeletor, mach Welle grad wie die Gallagher. Valley Parking und Teleclass, hab meine Schulden wie Lannister. Ich hab Ballister, ich hab Shellister und vom Tempen hab ich'n Tennisarm. Wenn ich's nicht hab, mach ich die Quellen klar, wie die fliegen lassen wie ein Challenger. Von Manchester bis Edinburgh, ich hab ne Menge Banger bei Senegal. Bitches, die mich jetzt Edinburgh, alle Gangbanger. Bin ich bei Engländer. So busy, selbst mein Manager braucht ein Manager. Gib mir Kussan, ich sitz im Mustang, chick. Frisch aus Russland, bitch, zünd das Kusch an. Ich bin Guzman, ich bin Guzman. Ich bin Guzman, ich bin Guzman. Ich will doch nur das Paper auf jeder Fete blown, so wie Luftschlangen. Hutträger wie Oddjob, Digga. Ups, ich werde doch noch bigger. Lag am Boden wie aus Blockschipperinnen oder ein Hotdog Pickup. Bin der Ghost Writer. Der Stone Viber im Oldtimer, du Sohn einer. Der Digi float auf aus Spirituose mit billigen aus den Videos posten. Kritiker toben, doch ich hab ein Ticket nach oben. Durch die City am Rollen, mit diabolischen Gibbets. Ich schicke dich auf einen Tipp von dem Mutter, dich erst einmal ein bisschen erholen. Mission Control, ich sitze auf Kohn. Und das Krach war Stone, ich schnapp halt blown. So oft es geht bei den Nachbarn schon als Attraktion. Let's go! Gib mir Kussan, ich sitz im Mustang, chick. Frisch aus Russland, bitch, zünd das Kusch an. Ich bin Guzman, ich bin Guzman. Ich bin Guzman, ich bin Guzman. Frisch aus Russland, bitch, zünd das Kusch an. Ich bin Guzman, ich bin Guzman. Ich bin Guzman, ich bin Guzman.